Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Eine neue Talkwoche beginnt. Diese Woche ein bisschen kürzer, weil Freitag gibt es keine Sendung. Aber wie immer fangen wir am Montag mit einer freien und offenen Themennacht an. Das heißt, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht ist die Ramona. Und Ramona ist 56. Guten Morgen, Ramona. Hallo, guten Morgen, Jürgen. Schönen guten Morgen. Ramona, weswegen rufst du an? Ich habe dich schon mal am 1. Mai angerufen. Da stand ich noch voll im Mordprozess wegen meinem Sohn, der ist getötet worden letztes Jahr. Und jetzt ist das Urteil gesprochen worden letzte Woche Donnerstag. Ich habe jetzt noch nicht ganz klar eine Erinnerung. Dein Sohn ist ermordet worden. Vielleicht erklärst du, sagst du auch nochmal für die Leute, die sich daran auch nicht erinnern, was genau passiert war. Am 25.11.2014 hat mein Sohn seine Ex-Freundin mit ihrem neuen Freund, mein Sohn, mit 36 Messerstichen getötet. An ihrem 21. Geburtstag. Das hat die sich gewünscht gehabt. Die Ex-Freundin hat zusammen mit ihrem neuen Partner deinen Sohn ermordet. Ja. Magst du noch mal kurz erzählen, wie genau sie das gemacht hat? Sie hat meinen Sohn in den Hinterhalt gelockt. Erst hat sie ihren Freund in die Parkanlage gebracht mit ihrem PKW. Und dann ist sie zu meinem Sohn gefahren und hat meinen Sohn aus der Wohnung gelockt in die Parkanlage. Mhm. Wie viel Uhr war es? Das war so gegen 19:30 abends. Da war es dann schon dunkel. Ja, es war dunkel. Ja. So, jetzt hat sie deinen Sohn in diese Parkanlage gelockt. Ja. Dort war ihr neuer Freund schon. Ja. Hat gewartet. Messer in der Tasche. Und das war alles vorher abgesprochen, was passieren sollte? Ja, das war alles geplant. Wie hat dein Sohn, oder anders gefragt, wie hat die Ex-Freundin deines Sohnes ihn dahin gelockt? Ja, erst hat sie ihn gelockt. Sie waren beide schwer drogenabhängig. Mhm. Erst hat sie ihn gelockt, mein Sohn wollte nicht mitgehen an dem Abend raus. Hat er gesagt, er geht nur mit, wenn er Crystal kriegt von ihr. Crystal Meth. Ja, und sie hatte ja welches einstecken. Und da hat sie mit ihm hier so eine Leine gezogen, wie das so schön heißt. Ja. Und da wollte er immer noch nicht mitgehen. Und da die beiden ja zusammen Kind haben, das ist jetzt 2,5 Jahre alt, hat sie ihm gesagt, ob er noch mal mit ihr, hat ja an dem Tag Geburtstag gehabt, ihren 21. Mit in die Anlage spazieren geht. Sie will noch mal mit ihm über seine Tochter sprechen. Mhm. Und da ist er mitgegangen. Dann ist er dort aufgetaucht, da wo ihr neuer Freund sich versteckt hat und auf die beiden gewartet hat. Ja, genau. Was ist dann genau konkret da passiert? Da ist sofort dieser Täter praktisch mit dem Messer auf meinen Sohn los. Und dein Sohn hatte überhaupt keine Chance, weil er völlig überrumpelt war und selbst sich wahrscheinlich gar nicht wehren konnte. Er hatte keine Chance. Er hat noch irgendwas gesagt. Was machst du? Was soll das? Das haben Zeugen gehört und ausgesagt. Die in der Nähe oder etwas weiter weg? Ja, das waren Studenten. In der Nähe ist gleich ein Studentenwohnheim. Und die hatten das gehört. Die hatten auch die entsetzlichen Schreie von meinem Sohn gehört. Mhm. Sagst du nochmal, mit wie vielen Messerstichen ist er attackiert worden? Er hat 35 Mal zugestochen und zusammen haben sie dann, als mein Sohn am Boden lag, nochmal zusammen einmal zugestochen. Das ist erwiesen, dass sie auch zugestochen hat noch einmal? Ja, erwiesen hat sie auch, ausgesagt. Sie hat das gestanden? Ja. Ich erinnere mich natürlich sehr gut an diesen Fall, weil er so unfassbar erschütternd ist. Jetzt hat die Verhandlung stattgefunden. Ja, es waren insgesamt 7 Verhandlungstage. Mhm. Also praktisch im Juli 2, im August 2 und jetzt die letzte Woche waren 3. Wie lautet das Urteil? Für beide lebenslange Haftstrafe. Mhm. Was bedeutet konkret lebenslange Haftstrafe? Also ich habe mir das erklären lassen von meinem Anwalt. Also er sagte, lebenslang bedeutet lebenslang. Sie können nach 15 Jahren also einen Antrag stellen auf praktisch Bewährung. Jetzt, wir haben ja damals auch darüber spekuliert oder haben uns darüber unterhalten. Ja. Ist jetzt mehr Klarheit darüber entstanden, warum die das getan haben? Warum sie meinen Sohn getötet hat? Ja, weil sie hatte ja eine Beziehung mit meinem Sohn und beide waren schwer drogenabhängig und da rein wurde nur noch das Kind geboren im Jahr 2013 im März und beide drogenabhängig, beide sehr eifersüchtig aufeinander, also praktisch gab's da laut ihrer Aussage auch Schläge. Schläge? Beiderseitig. Also zwischen ihr und deinem Sohn? Ja. Ja. Gut, aber das ist ja immer noch kein wirkliches Motiv, so einen brutalen Mord zu begehen. Ja, weil er im letzten Jahr dann das Umgangsrecht geklagt hat, hat aber verloren, weil er nicht drogenfrei war. Er sollte aus Drogenfreiheit nachweisen, ein halbes Jahr lang. Dann hätte er sein Kind gesehen. Hat denn die, waren die beiden Täter denn rundherum geständig? Ja. Ja. Haben die denn etwas darüber ausgesagt, aus ihrer Sicht, warum sie das getan haben? Also sie hat gesagt, also sie hat nur in ihrer Aussage eben von Gewalt gesprochen. Und wiederum, ihr neuer Freund hatte ja eigentlich mit deinem Sohn gar nichts zu tun. Nee. Er hat aber die meisten Messerstriche, Stiche hat er deinem Sohn zugefügt. Ja, sie hatte ihm erzählt, was er vorhat, dass er meinen Sohn töten will. Und da hat er zu ihr gesagt, das könnte sie nicht alleine schaffen, sie wäre eine Frau. Er würde ihr helfen. Es ist wirklich ungeheuerlich, diese vielen, vielen Messerstiche. Mhm. Wohin haben die Täter deinen Sohn gestochen? Also, ich habe ja einen Obduktionsbericht gehört vom Gerichtsmediziner. Also, er wurde in den Nacken gestochen, in der Halswirbelsäule. Mhm. Er wurde gestochen in den Brustbereich. Er wurde in die Schulter gestochen, er wurde in den Rücken gestochen, er wurde in den Brustbereich, also in den Bauch reingestochen, es wurden einige Organe verletzt, es wurde die Lunge zerstochen, es praktisch war die Lunge voller Blut, er ist praktisch noch erstickt. Hm. Hast du deinen Sohn noch mal tot gesehen? Nein. Wolltest du das nicht? Es ist gar nicht dazu gekommen. Ich glaube, es war auch besser, dass ich ihn nicht nochmal gesehen habe. Ich hatte ein kurzes Gespräch mit dem Bestatter geführt. Mhm. Der hat meinen Sohn aus der Gerichtsmedizin abgeholt gehabt und hat ihn dann in den Sarg gelegt. Und ich habe nur kurz gefragt, wie mein Sohn aussah. Mhm. Und ich hatte dem Bestatter ja ein Foto von meinem Sohn mitgegeben für die Urnenbeisetzung. Und da hat er zu mir gesagt, mein Sohn saß. Also er war nicht wieder zu erkennen. Mhm. Insofern ist es vielleicht wirklich gut, dass du ihn nicht gesehen hast, sondern so in Erinnerung hast, wie er war. Ja. Weiß man, welcher Stich letztendlich der final tödliche Stich war? Konnten die Gerichtsmediziner das herausbekommen? Das konnten sie nicht sagen, weil er ja nur, ich denke mal, dass er erstickt ist. Ja. Und der ist praktisch, die Todesursache war letztlich innerliches und äußerliches Verbluten. Nur wie du das gerade geschildert hast, das ist ja die Tat eines Rasenden letztendlich. Ja, würde ich auch sagen. Ja, stand der Täter oder dann auch diese Frau, sie hat ja immerhin auch noch einmal zugestochen. Ja, mit ihm zusammen. Er hat das Messer geführt, sie hat festgehalten und richtig in den Bauch reingerammelt. Die hat sogar die Tat jemanden per WhatsApp richtig angekündigt, dass sie an ihrem Geburtstag meinen Sohn töten will. Glaubst du, dass die beiden, sie stand unter Drogen? Sie hat auch in dem Moment, Quatsch, hier mit meinem Sohn die Leine gezogen, das Christel eingezogen. Genau, ja. Ja, aber das ist nicht so, dass die sind ja auch beide von einem Gutachter nochmal begutachtet worden, wegen Schuldfähigkeit, beide sind schuldfähig. Beide waren schuldfähig. Weiß man denn, ob der Täter, der Mann, ihr neuer Freund, auch unter Drogen stand? Nee, er hatte bloß angegeben, er hätte also vor der Tat so um 5 rum irgendwie eine halbe Flasche Rum zu sich genommen. Um 5, aber es war ja dann ein paar Stunden später. Das spielte auch keine Rolle mehr. Wo ist das Kind jetzt? Das Kind befindet sich bei den Eltern von ihr. Und du, das hast du mir damals ja auch erzählt, du hast keinen Zugang zu deinem Enkelkind. Nein, ich habe im März angefangen zu klagen mit meinem Anwalt. Da war jetzt im Juli eine Gerichtsverhandlung auf dem Familiengericht. Mhm. Also dort wurde festgelegt, dass ich das Kind nicht zu sehen bekomme. Laut Jugendamt würde es dem Kind schaden, wenn es Umgang mit mir hat. Das soll mal ein Mensch verstehen. Weil sie befürchten, dass ich der Kleinen sagen würde, dass ihre Mutter ihren Vater getötet hat. Das muss man sich mal überlegen. Das wird das Kind so irgendwann erfahren und das Kind muss es auch irgendwann erfahren. Ja, sicher. Ramona, jetzt hast du so etwas unfassbar Schlimmes erlebt in deinem Leben, was niemand nachvollziehen kann. Niemand. Der Prozess ist abgeschlossen. Wie geht es dir? Wie ist dein seelisch-psychischer Zustand? Ja, ich bin immer noch stark, finde ich, weil ich muss immer noch kämpfen. Ich will mein Enkelkind sehen. Mhm. Das hält mich so stark. Ja. Lebst du allein oder mit deinem... Ja, ich bin allein. Also ich habe kein anderes Kind mehr gehabt. Das ist nur weg. Das war dein einziges Kind, ich weiß. Dieses Urteil, mehr geht ja in Deutschland nicht. Mhm. Oder fast nicht mehr geht. Mhm. Wie siehst du dieses Urteil? Ja, mir wäre es recht, wenn die nicht wieder rauskommen. Auch nach 15 Jahren nicht. Mhm. Und das Schlimmste war für mich eigentlich... Weil die Täter hatten ja das letzte Wort nochmal, also die konnten nochmal was sagen vor der Urteilsverkündung. Du warst ja mit im Gerichtssaal. Ja. Du hast die gesehen. Wie? Nee. Die Täter. Ja, du hast gesehen. Alle beide, ja. Ja, natürlich. Die saßen mir gegenüber. Ja. Also sie besaß die Frechheit und wollte sich bei mir entschuldigen. Mhm. Da habe ich sie leider im Wortschwall, den sie führen wollte, sie wollte sich bei mir entschuldigen, habe ich sie unterbrochen und habe gesagt, stopp, das will ich nicht hören. Hat das Gericht das akzeptiert, der Richter? Ja, die haben das erlaubt, dass ich sprechen darf. Und ich habe ihr auch noch gesagt, das Einzigste, was ich möchte, dass du mir keinen Stein mehr in den Weg legst im Umgangsprozess mit meinem Enkelkind. Und da hat sie weggeschaut. Also das ist deine große Hoffnung, dass du dein Enkelkind sehen kannst und dein Enkelkind erziehen kannst. Und ja, ich möchte nur Umgang mit dem Enkelkind haben. Ja. Ob das nur bei den Eltern mal bleibt, das weiß keiner. Mhm. Ich möchte es nochmal sagen, Ramon, ich habe es dir im Mai auch schon gesagt, mein großes Beileid für diese unfassbare Tat. Und ich bewundere, dass du so tapfer kämpfst, auch um das Umgangsrecht deines Enkels. Danke. Ich möchte dir auf jeden Fall, das habe ich dir im Mai auch, aber ich möchte es jetzt auch nochmal, ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten, meiner Psychologin. Ja, gerne. Denn du musst schon sehr viel aushalten im Moment. Ja. Das ist schon ein Wahnsinn. Woher nimmst du die Kraft im Moment? Ich weiß es nicht, das fragt mich jeder. Mhm. Wahrscheinlich, weil ich es meinem Sohn versprochen habe. Mhm. Und ich halte mein Versprechen. Und außerdem bin ich Sternzeichen Stier. Ja. Liebe Ramona, dann bitte ich dich aufzulegen und die Heike, meine Psychologin, ruft dich nochmal an. Ja. Ich wünsche dir viel Glück, dass du dein Enkelkind sehen kannst. Ja, danke schön. Und ich wünsche dir viel Kraft, dieses furchtbare Unglück in irgendeiner Weise einigermaßen, verarbeiten wird man das nie können, wirklich. Aber dass du ein Leben wiederfindest, so wünsche ich es dir. Und ich danke dir auch, dass du mit mir gesprochen hast. Sehr gerne, Ramona. Die Sendung ist spitze, wirklich. Ich danke dir sehr. Dankeschön. Du legst bitte auf, wir melden uns gleich. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, so erreicht ihr uns oder mailt uns bitte unter domian@wdr.de. Hier ist Luna. Luna ist 28. Guten Morgen, Luna. Guten Morgen, hallo. Hallo, Luna. Um was geht es bei dir? Weswegen rufst du an? Ich bin erstmal total sprachlos. Also da wirkt das natürlich, was die Ramona erzählt hat, erstmal ziemlich mickrig, was ich habe. Also das ist... Aber so ist das hier bei uns. Ja, fassungslos. Also ich habe... Bei mir sind momentan 1-2 Baustellen oder auch 3, die ich momentan nicht so richtig bewältigen kann. Mhm. Ich habe gerade mein Studium abgeschlossen, Hotel- und Marketingmanagement in Hamburg, und bin jetzt momentan arbeitssuchend, und das macht mich irgendwie so fertig, dass ich nur Absagen bekomme. Also ich werde nur zurückgewiesen. Wie lange suchst du denn jetzt schon? Ja, erst 2 Monate, da werden bestimmt auch einige lachen, aber es ist wirklich, wenn mein Jobberater sagt, so und so müssen Sie das machen, und ich mache das so, und es klappt trotzdem nicht, da frage ich mich, eine Zauberformel scheint es wohl nicht zu geben. Wie viele Bewerbungen hast du denn schon geschrieben? Also im ersten Monat bin ich deutlich über diesem Schnitt gewesen. Irgendwie ist ja von Hartz IV die Vorgabe, dass man 8 pro Monat schreiben muss. Da war ich bei 20. Ja. Kam nur Absagen, und jetzt hat's natürlich, bin ich irgendwie demotiviert und habe jetzt in den letzten 4 Wochen vielleicht 3 geschrieben oder so. Und du bewirbst dich in ganz Deutschland? Ja, auch europaweit. Europaweit sogar? Ja, genau. Du bewirbst dich in einem Hotel, in Hotels? Nein, eigentlich möchte ich gerne raus aus der Hotellerie und ins Marketingmanagement rein, aber ich denke, dass die Universitätskonkurrenz zu groß ist. Und so wie ich momentan drauf bin, kann ich mich auch nicht gut verkaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Glaube ich, das wird nichts. Du sagst, so wie ich im Moment drauf bin, welche Auswirkungen haben denn diese Absagen jetzt auf dich gehabt? Ich trinke zu viel und ich habe ein bisschen Angst, da abzurutschen. Es ist bestimmt eine Flasche Wein am Tag. Du hast deshalb angefangen zu trinken? Ja, irgendwie schon. Irgendwie habe ich das Gefühl, das zu brauchen. Mensch, Luna, jetzt möchte ich dich aber mal auf den Topf setzen. Du bist eine junge Frau. Du hast ein Studium absolviert und hast einen Abschluss in der Tasche. Da kannst du erstmal richtig fett stolz sein, dass du das geschafft hast. Ja. Jetzt machst du gerade etwas durch, was Tausende von Menschen durchmachen, dass sie Bewerbung schreiben und abgelehnt werden. Und du kackst nach 2 Monaten schon ab und fängst an zu saufen. Ja, das ist irgendwie albern, ne? Das darf nicht passieren. Das darf wirklich nicht passieren. Da musste, es gibt ja diesen schönen alten Begriff, du musst dich ein bisschen mehr im Riemen reißen. Ja, aber es ist momentan, fahren die Gedanken so Karussell. Ich schlafe eigentlich nur noch und krieg auch mein Hintern nicht hoch so richtig. Und ja. Ich bin fast sicher, dass du über kurz oder lang einen Job finden wirst. Wenn du jetzt ein Jahr schon versucht hättest, und es gibt genügend Leute, die auch über ein Jahr schon versuchen oder noch länger. Aber erst 2 Monate, Mensch. Ja, das sind meine ganzen Traumfirmen halt, die ich angeschrieben habe, wo ich sage, da möchte ich unbedingt gerne arbeiten. Naja, okay. Vielleicht kann man am Anfang nicht gleich in die Traumfirmen gehen. Am Anfang kann man ja auch mal ein paar Jobs machen, die nicht so ganz dementsprechend, was man so sich so erträumt hat. Aber man ist dann im Arbeitsprozess drin und kann ja von da aus dann das als Sprungbrett benutzen. Ja. Du darfst dich jetzt nicht so schnell aufgeben. Du gibst dich ja fast auf. Ja, das habe ich auch einen Hang zu irgendwie. Und dieses Selbstmitleid kotzt mich auch irgendwie auch an. Ja, aber du hast ein Studium Wie lange dauerte das Studium? Ja, nur 2 Jahre. Das war halt eine Fachschule. Ne? Na gut, aber immerhin, du hast es durchgehalten. Du hast dich zu entschieden. Du hast es durchgezogen, hast deinen Abschluss gemacht. Da hast du dich nicht hängen lassen. Und jetzt plötzlich, was hast du denn vorher gemacht, vor den 2 Jahren? Da habe ich als Restaurantfachfrau gearbeitet. Das ist mein ursprünglicher Job. Und auch da kriege ich nur Absagen, komischerweise, weil irgendwie die Begründung ist, wir können ihnen nichts bieten, sie sind zu überqualifiziert oder irgendwie so. Okay, aber du hast vorher als Restaurantfachfrau gearbeitet. Ja, genau. Und wolltest dich dann weiterqualifizieren und hast diesen Schulweg eingeschlagen. Richtig, weil mich Marketing so fasziniert. So, das ist doch alles erstmal toll, das muss man doch erstmal wertschätzen von außen. Ich wertschätze das sehr. Du bist eine junge Frau, du hattest schon einen Job, du wolltest dich weiterqualifizieren, hast eine Schulausbildung gemacht, 2 Jahre mit Abschluss. So, Kompliment, finde ich super. Dankeschön. Ja, ist doch auch super. Wenn es dann jetzt gerade mal so ein bisschen hakt, würde mich das auch frustrieren. Das frustriert jeden. Aber das darf dich nicht so frustrieren, dass du jetzt schon quasi dich aufgibst und anfängst zu trinken. Du lieber Himmel, wo führt denn das hin? Ja. Wie ist denn so deine private Einbettung? Hast du Freunde? Hast du einen Partner, eine Familie? Wie sieht das aus? Ich habe eine Wochenendbeziehung, ja. Der lebt leider nicht hier in meiner Stadt, aber ist halt jedes Wochenende hier. Freunde, habe ich eine gute Freundin, aber sonst bin ich relativ isoliert eigentlich. Also das, obwohl ich in der Großstadt lebe und eigentlich rausgehen könnte. Das ist auch alles rational. Ich weiß das auch alles eigentlich. Ich weiß auch, dass das mit dem Weintrinken total doof ist und so, aber... Das ist ja keine Lösung. Nee, aber irgendwie drehen sich die Gedanken gerade im Kreis und ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist und krieg keinen klaren Gedanken. Und mal abgesehen von dieser Problematik, gibt es sonst noch etwas, was dich sehr, sehr belastet seelisch in deinem Leben? Na, ich habe halt noch Schulden, ganz viele, und wollte halt morgen früh auch zur Schuldnerberatung gehen und habe halt auch Angst, dass sie mich da so ein bisschen belächeln, weil man hört halt im Fernsehen immer nur so von 40.000, 50.000 Euro Schulden, ne? Und ich habe 6.000 durch ein Erststudium, was ich schon mal hatte, wo ich aber exmatrikuliert wurde. Das war soziale Arbeit, weil es mir immer sehr wichtig war, Menschen zu helfen auch. Und da habe ich einen Studentenkredit gehabt. Und der wird jetzt am 30.09. fällig, komplett zurückzuzahlen. Und ich weiß nicht, wie ich das mit Hartz IV machen soll. Also da hast du Angst. Und, ja, und warum glaubst du, dass die dich auslachen? Weil das so klein, weil es so wenig Geld ist? Oder? Ja, in Relation zu den die Menschen, die da meistens sitzen. Naja gut, aber alles ist relativ. Wenn man Hartz IV bekommt, sind 6.000 Euro Schulden eine ganze Stange Geld. Also würde dich da auch keiner auslachen. Und du hast das Geld ja auch nicht irgendwie verballert oder verbraten irgendwo für irgendwas, sondern... Das war zum Leben halt, ne, während des Erststudiums, ja. Aber auch das ist wieder eine kluge Entscheidung, dass du morgen zur Schuldenberatung gehst und dich da mit den Fachleuten berätst, wie du da vorgehen sollst. Ja, also wollte ich eigentlich letzte Woche schon machen, aber da habe ich meinen Hintern auch nicht hochgekriegt. Na gut, aber jetzt du hast morgen einen Termin, oder wie? Nee, ich gehe morgen einfach hin und mache einen Termin für eine Erstberatung. Da steht, dass man persönlich erscheinen muss für eine Erstberatung. Vielleicht, wenn dieses Problem, wenn du das Gefühl hast, dass du dieses Problem irgendwie in die Hände kriegst, vielleicht entspannt dich das auch schon ein bisschen. Oh, das würde mich bestimmt total entspannen. Das glaube ich. So, abgesehen jetzt von dem nicht vorhandenen Job, von den Schulden, gibt es sonst noch etwas Schwieriges? Ja, viel. Also irgendwie. Sag mal ein paar Stichworte. Na, ich habe irgendwie so viele Interessen, ne? Und das ist zum einen das Marketing, zum anderen mag ich meinen Job ja auch, Restaurantfachfrau, aber da verdient man halt so extrem wenig mit, um wirklich die Schulden auch abbauen zu können. Das ist halt der Druck, den ich habe. Ich muss unbedingt jetzt einen Job finden, damit ich das irgendwie abbauen kann. Und vielleicht sind deshalb diese 2 Monate schon so extrem schlimm für mich, weil ich bin's irgendwie... Weil du dich selbst unter Druck gesetzt hast. Ja, ich habe bisher noch nie Absagen bekommen, wenn ich jetzt mal so sagen darf. Also, aber dann ist es vielleicht auch ganz gut, mal welche zu kriegen, dass man auch lernt, damit umzugehen. Ja, und das fällt mir so schwer. Ja. Irgendwie. Das läuft mich. Ich hatte gerade nach Familie gefragt. Wie ist die Einbindung in die Familie? Eigentlich ganz gut, auch nicht in meiner Stadt. Ich bin halt damals fürs Erststudium nach Hamburg gegangen. Ich komme eigentlich aus Mecklenburg-Vorpommern. Und die leben halt noch alle da, meine Mutter und mein Cousin und so. Aber es ist halt eine kleine Familie, ne? Die sind auch für mich da, wenn ich irgendwas habe. Aber mehr als zuhören können sie mir eigentlich auch nicht sagen, weil sie da auch nicht die Erfahrung haben. Und aber du erzählst deiner Mutter deine Sorgen? Ja, schon. Und weiß deine Mutter auch von den 6.000 Euro Schulden? Ja, ich glaube schon. Du glaubst schon? Genau, auf den Euro genau weiß ich nicht, ob sie es weiß, aber auf jeden Fall, dass es da einen Studentenkredit gibt, der noch abzuzahlen ist, das weiß sie. Aber so ganz rein theoretisch, könnte sie dir helfen? Hätte sie das Geld? Sie ist psychisch auch nicht so gut drauf und auch schon Frührentnerin, deswegen wegen ihres Gesundheitszustandes. Also das wird nichts. Nee. Okay. Möchte ich auch eigentlich nicht, weil ich möchte jetzt ja gerne in die Erwachsenenwelt sozusagen raus und irgendwie das selbst rocken. Und dein Freund, was macht dein Freund vom Beruf? Der ist Lehrer. Das ist schon mal solide. Ja. Ja, also das Brot kann schon mal gekauft werden. Ja, aber ich habe halt bei Geld die Erfahrung gemacht, dass viele Freundschaften schon kaputt gegangen sind und da möchte ich die Beziehung eigentlich ungern mit belasten. Weiß denn dein Freund um deine Sorgen? Ja, weiß er. Er weiß alles, auch das Geld und natürlich den Job. Ja, das weiß er alles, ja. Was sagt er, was rät er dir? Also im Prinzip, er hört mir immer zu, wenn ich ihm meine Anschreiben vorlese und dann sagt er immer sowas, ja, das finde ich gut, aber, und dann zerreißt er die ganze Bewerbung. dass er das doch anders machen würde. Und dann sage ich, wieso sagst du zuerst, dass du es gut findest, um mir dann zu sagen, dass du es doch doof findest? Also aber ich hoffe, das hält dich dann nicht davon ab, die Bewerbung dennoch zu schreiben, vielleicht in verbesserter Form. Leider doch. Also ich bin dann so groggy vom Nachdenken, dass ich mich meistens wieder schlafen lege. Nee, das darfst du. Wenn er dich da zu sehr, ich meine, du wirst es selbst wissen, wie du deine Bewerbung schreibst, wenn er dich da zu sehr verunsichert, dann mach's alleine. Du musst jetzt einfach mal so deinen inneren Schweinehund überwinden. Ich finde, sag nochmal, dass du einen guten Weg bisher gemacht hast. Und wenn du morgen bei der Schuldnerberatung bist, ist das ein gutes Ding. Ich hoffe, dass die dir eine Lösung vorschlagen. Und okay. Dann musst du jetzt halt Augen zu und durch. Und du, ja, wirst es schaffen. Und lass die Finger vom Wein. Damit, ja, machst du alles nur noch schlimmer. Stell dir mal vor, du gerätst in eine Abhängigkeit, dann hast du wirklich ein Riesenproblem. Im Moment hast du noch gar nicht so ein großes Problem. Ja. Das wird sich fügen. Das möchte ich auch nicht, deshalb, also. Das wird sich fügen. Ich sage es dir, Luna. Du wirst irgendwann auf diese Zeit zurückschauen und wirst denken, Mensch, habe ich mich da verrückt gemacht. Wahrscheinlich, ja. Du musst einen Tick cooler werden dabei. Und trotzdem dein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Schreib fleißig eine Bewerbung, lass dich von deinem Freund nicht Jack machen, wie wir in Köln sagen, nicht verrückt machen. Und raus mit den Dingern. Und nimm auch mal irgendwann einen Job an, der dir vielleicht erstmal nicht so gefällt, aber dann bist du schon mal wieder drin. Ja, also das war auch mein Plan, unten anzufangen, wirklich mich hochzuarbeiten, genau, im Unternehmen selbst. Aber da werde ich halt abgelehnt, weil es heißt, ja, nee, so irgendwie weder Fisch noch Fleisch. Irgendwie zu viel für Restaurantfach und zu wenig für Marketing. Okay, mein Abschluss irgendwie. Nächste Bewerbung raus. Ja. So, okay. Jetzt bitte ich dich auch nochmal gleich dran, also nochmal ranzugehen, dich also aufzulegen und nochmal ranzugehen und dann ruft dich meine Psychologin nochmal an. Vielleicht hat die auch nochmal ein paar Kniffs für dich, dass du aus dieser etwas schwierigen Zeit für dich herauskommst. Okay, danke schön. Ich drücke dir die Daumen und ich bin wirklich, das ist jetzt nicht nur irgend so ein fadenscheiniges Trösten. Ich bin sicher, das wird gut gehen, du wirst es schaffen. Das freut mich, dass du das sagst. Schön. Alles Gute, du legst bitte auf und wir melden uns. Okay, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. 1.27 Uhr haben wir. Ihr Lieben, und hier der Hinweis auf unser Thema diese Woche. Das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Neid. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil meine zweite Kamera hier nicht funktioniert, aber egal, dann nehm ich halt diese Kamera. Heißt Neid. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die auf jemanden extrem neidisch sind. Also man kann neidisch sein auf Erfolg, auf Aussehen, auf Kohle, auf Geld. Manche Frauen sind auf andere Frauen auch neidisch, weil sie Kinder haben. Also die Ursache kann mannigfaltig sein, weswegen man neidisch ist. Seid ihr auf irgendwen oder irgendwas so richtig neidisch? Und andersrum möchte ich sehr gerne mit Leuten sprechen, die so richtig beneidet werden. Also mit euch da draußen, die ihr reich seid, die ihr schön seid, die ihr Erfolg habt. Und ihr kriegt das ja wahrscheinlich mit, dass vielleicht das Umfeld, Freunde oder auch aus der Familie Leute neidisch sind. Wie geht ihr damit um und wie empfindet ihr diesen Neid? Ihr könnt euch per Mail anmelden, domian@wdr.de oder am Mittwoch vor der Sendung natürlich anrufen und auch während der Sendung. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und hier ist die Elsbeth. Die Elsbeth ist 66. Guten Morgen, Elsbeth. Guten Morgen, Domian. Hallo, Elsbeth. Ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's denn? Ich freue mich sehr, dass ich dich mal höre. Es geht um eine Abtreibung. Ja. Ich habe also so mit 29 Jahren abgetrieben, wollte aber nicht. Mein Ex hat das alles organisiert. Der ist mit mir nach Holland gefahren. Ich wollte gerade sagen, in der Zeit musste man nach Holland fahren dafür. Ja, da musste man nach Holland fahren. Und hat man das in Holland bei einem Arzt richtig gemacht oder war das so? Nee, das war irgend so ein Haus. Und auf das Ärzte waren, ich weiß nicht, da waren Schwestern. Ich musste blöderweise noch duschen. Das war schon das Letzte für mich. Und du musstest duschen vorher? Mhm. Ja, und dann halt eben, dass ich dann da reingegangen bin, das war alles so komisch, so merkwürdig. Und dann legen sie sich mal dahin und dann machen wir das jetzt. Ja, das war eine Viertelstunde oder was weiß ich, oder eine halbe Stunde ging das Ganze. Und dann hat er mich wieder ins Auto gepackt und müssen wir nach Hause. Wir haben auch nie darüber mal gesprochen. Er hat sich nie geäußert, es tut mir leid oder irgendwas, ich hätte es nicht machen sollen. Also noch mal von ganz von Anfang, ist gerade, glaube ich, ein bisschen untergegangen. Du wolltest das nicht. Nein, ich wollte klären. Das heißt, auf keinen Fall. Der Mann, der dich schwanger gemacht hat, ja, der hat dich dazu gedrängt. Richtig. Wie alt war er damals? So 31. Ja. Du warst 29. Ich war so 29. 20 Immerhin Jahre. So ganz jung ja auch nicht mehr. Nein. Warum hast du dich von dem drängen lassen? Was? Warum hast du dich von dem drängen lassen? Ich war zu naiv und dumm. Dumm nicht, aber zu naiv. Mhm. Ich bin immer so gewesen, immer lieber Freude, erfüllte Freude, Eierkuchen. Ja. Wie hat er das denn begründet? Warum wollte er denn das Kind nicht? Wir waren derzeit am Bauen und er wollte das Kind nicht, weil das zu teuer werden würde. So hat er das begründet. Also er könnte das Kind nicht gebrauchen. Also dann hat er lieber diese 300 Mark bezahlt. Ne? Das kostete die Abtreibung damals. Mhm. Du bist dann mit diesem Mann noch zusammengeblieben. Ich bin noch zusammengeblieben. 23 Jahre war ich mit dem zusammen. Da hat er mich wegen einer anderen verlassen. Ich bin heute alleine, hatte mal zwei Beziehungen, aber das war auch nicht das Richtige. Du bist dann nie wieder schwanger geworden? Doch, ich bin nochmal schwanger geworden, habe schon mal meinen Sohn bekommen mit 31. Aber nicht von ihm? Doch, doch von ihm. Ja, das war's ja. Da war ja alles Friede, Freude. Mhm. Ich fand er toll und ach ja, und ich bin halt eben ein Mensch, ich kann sehr spontan sein und ich habe... die Schwangerschaft, die war über die Zeit und dann habe ich gesagt, so, ich gehe ins Krankenhaus und will morgen das Kind haben. Ne? Mhm. Ja, dann hat er mich da hingefahren, ist er wieder gefahren. Ich glaube noch ein bisschen bei dir oder was. Ach, das war so ein Mensch, das war, ich will jetzt nicht sagen, ein Arsch. Mhm. Nochmal zu der Abtreibung damals. Hat er einfach gesagt, ich will das Kind nicht, wir fahren jetzt nach Holland? Ja, der hat mich morgens um 5 Uhr ins Auto gesetzt und ist mit mir nach Holland gefahren. Ich weiß aber nicht, wohin. Hast du dich da zunächst etwas gewehrt gegen? Nee, gar nicht. Aber du wusstest, was in Holland passieren wird? Ja, ich wusste genau, was passieren würde. Ich hätte einfach wieder rausgehen sollen und hätte sagen, du, ich will das nicht, ich will das Kind haben, ob du das willst oder nicht, ist mir egal. Aber ich war da... Der war zu dominant und bestimmend auch. Also das war schlimm. Wie ging es dir zunächst mal körperlich nach diesem Eingriff? Schlecht. Was heißt das? Also das heißt, ich musste mich ins Bett legen und den anderen Tag habe ich einen Umzug gemacht und dann bin ich auf Toilette gegangen. Dann habe ich gedacht, ich verblute. Ich habe gedacht, ich ziehe. Mhm. Da habe ich ihm auch nicht gesagt, ich habe schön weitergearbeitet, ne? Und er war auch immer so, du musst arbeiten gehen und ich bin auch immer arbeiten gegangen und ich konnte nur, wenn die Kinder klein waren, habe ich das nicht gemacht. Ich habe gesagt, ich gehe erst dann wieder, wenn wir im Kindergarten sind. Du sagst die Kinder, gab es dann mehrere Kinder? Mhm. Achso, ich dachte ein Kind nur. Nee, ich habe mit 20 eine Tochter bekommen. Achso. Ja, und mit 31 den Sohn. Wie ging es dir nach dieser Abtreibung seelisch? Sehr schlecht. Also psychisch war ich ziemlich am Boden zerstört und ich habe mit einem Arbeitskollegen mal darüber reden können und das hat mir ganz gut getan. Und dann war ich ein Jahr in zum Psychiater gegangen, ja. Mit dem auch drüber geredet und der hat das auch nicht verstanden, dass ich das einfach über mich ergehen lassen. Ne? Kannst du das, würde dir das heute so etwas auch nochmal passieren? Nein. Heute würde ich mein Kind alleine großziehen. Mhm. Ich hätte damals mich nach einem Jahr schon von dem trennen müssen oder sollen. Ja. Der hat mich schon im Urlaub betrogen und ich habe es nicht gemacht, weil das war meine große Liebe. Ne? Mhm. Das heißt, du machst ja heute Schuldgefühle, du hast Schuldgefühle, dass du das Kind hast abtreiben lassen. Ja, ich sehe manchmal so, ob das Frau oder Mann ist, in dem Alter, da denke ich immer, ja, das Kind hättest du auch noch haben können. Ne? Mhm. Das wäre jetzt auch groß. Und ich muss auch sagen, ich bin auf meine Kinder sehr stolz, die haben tollen Beruf und schon was erreicht im Leben, also da bin ich ganz stolz. Ich habe auch eine gute Verhältnis zu denen, gutes. Jetzt habe ich das gerade, entschuldige bitte, nicht richtig verstanden, sind jetzt beide Kinder von dem Mann? Die sind beide von dem Mann. Von dem Mann, ja. Du hast aber zu dem heute gar keinen Kontakt mehr? Nein. Haben die Kinder Kontakt zu ihrem Vater? Ja, die haben einen guten Kontakt zu dem. Wissen die, was damals passiert ist? Nein, das wissen sie nicht. Warum hast du es ihnen nie erzählt? Weil ich mich nicht traute und weil nie die Gelegenheit dazu war. Aber ich werde es ihnen in nächster Zukunft mal erzählen. Weißt du, Elsbeth, die Gelegenheit kannst du schaffen. Ja, ich weiß. Und ich finde auch, dass du sagst, du hast ja einen guten Kontakt zu den Kindern. Ja. Ich finde, zu dem guten Kontakt gehört auch, dass man ehrlich und offen ist und auch alles so aus der Vergangenheit erzählt. Ja, da hast du vollkommen recht. bist du manchmal, stehst du den Kindern verständnislos gegenüber, dass sie so einen guten Kontakt zu diesem Mann haben? Ein bisschen schon. Wissen, hast du denn mal erzählt, wie er dich so behandelt hat, abgesehen mal von der Abtreibung? Nee, das wissen die alle nicht. Die wissen gar nicht, was in der ganzen Ehe alles passiert ist. Dann wird es höchste Zeit, dass du mal sprichst, finde ich. Ja, das stimmt. Wundern die sich nicht, dass du, die merken doch, dass du eher eine sehr ablehnende Haltung diesem Mann gegenüber hast. Wundern die sich nicht? Nee, das eigentlich nicht. Das wissen die auch. Ich will diesen Mann nicht mehr sehen. Ja. Und wenn er mir begegnen sollte, sage ich nur Hallo und das war's. Und das akzeptieren die so, ohne die richtig. Details zu wissen. Ja, richtig. Ich glaube ja, Elsbeth, dass das für dich auch gut tut, wenn du das deinen Kindern mal erzählst alles. Ja. Auch das mit der Abtreibung. Mhm. Es entlastet dich vielleicht auch ein bisschen und vielleicht hilft es auch, dazu beizutragen, dass du dir vergibst. Ja. Du kannst ja nicht dein ganzes Leben auch mit dieser Schuld dich plagen. Nein, das will ich auch irgendwo nicht. Ich habe mir irgendwie schon, ich will mir irgendwie schon vergeben oder verzeihen, dass das damals passiert ist. Mhm. Ich hatte ja auch eine gewisse Schuld. Ich hätte ja sagen, nein. Mhm. Ja. Aber du hast ja erklärt, quasi in welche Macht dieser Mann damals über dich hatte. Das hatte der. Und jeder von uns macht im Leben bisweilen große Fehler. Ja, sicher. Und wichtig ist immer, dass man das sieht und einsieht. Das finde ich erstmal ganz wichtig. Mhm. Und was dann weiter geschieht, muss man sehen. Sprich mit deinen Kindern darüber. Ja, das werde ich tun. Ja. Bei der nächsten Gelegenheit mache ich das. Das finde ich sehr, sehr gut. Da wünsche ich dir dafür sehr viel Glück. Und ich glaube, das wird gut für dein Leben werden. Ja, ich danke dir, dass ich mit dir sprechen durfte. Sehr gerne, Elsbeth. Alles Gute. Wünsche dir alles Gute. Wünsche ich dir auch. Tschüss. Ja, danke. Tschüss zu mir. Ciao. Die Elsbeth. Angelika, 66, guten Morgen. Wow, ja, hallo Domian, Premiere. Ich bin ganz aufgeregt. Angelika, schön, dass du da bist. Um was geht's denn? Ja, ich freue mich auch. Ja, mein Problem ist meine Armutsaltersrente, Rente, über 43 Arbeitsjahren. Nach wie viel? Die Leitung ist ein bisschen komisch. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Nein. Ich stecke im Strom hier. Jetzt klingst du besser gerade. Ja. Also dein Thema ist die Altersarmut. Ja. Wie viele Jahre hast du gearbeitet? 43 Jahre. Erfolgreiche Arbeitsjahre. Sehr erfolgreich. Was hast du gearbeitet? Mit Fachschulabschlüssen und so weiter. Und was hast du dann gearbeitet? Ja, ich habe als erstes mal Computer gelernt. Mhm. Später habe ich einen Fachschulabschluss gemacht als Finanzkaufmann. Mhm. Und dann habe ich in Hildesheim nochmal Textverarbeitung, nochmal eine Prüfung abgelegt. Also ich habe Büro, dann Immobilien, Steuerbüro. Und zu DDR-Zeiten war Schulsekretärin viele Jahre und da habe ich dann diesen Fachschulabschluss gemacht. Verstehe. Bin dann in die BRW rüber und ja, zu DDR-Zeiten noch. Ja. Mit dem Koffer. Ne? Habe bei Null angefangen und war alles wunderbar. Mhm. Und nur bin ich zurückgekommen, 94, weil ich meine Mutti gepflegt habe, die dann Pflegefall wurde, dann bin ich deswegen zurückgekommen und habe dann hier auch noch gearbeitet. Mhm. Auch nicht alles gut. Aber wie gesagt, leider ist meine Rente so, dass ich sage, das kann nicht sein. Wenn ich fragen darf, wie hoch ist die Rente, die du heute bekommst? Ich habe 740 heute, vor einem Jahr 705. Da ist ja die Mutterrente dazugekommen. Mhm. Aber da hat man gleich von den 24 Euro Mutterrente oder 26 hat man gleich 14 Euro vom Wohngeld weggenommen. Also, Das heißt? Und dann kann ich eben diese Schlagworte nicht mehr hören. Deutschland ist reich, wir schaffen das. Das ist eben mein Problem. Ach so, du nimmst Bezug auf den Satz der Bundeskanzlerin bezüglich der Flüchtlinge. Ja. Wir schaffen das, wir sind ein reiches Land. Ja, genau. Ah, ich verstehe. Dann frage ich mich, warum gibt es uns so in meinem Entwicklungsgang, mein Leben, was sehr erfolgreich war die ganzen Jahre und wie ich jetzt dastehe. Mhm. Das kann nicht sein, wenn ich nicht meine Tochter hätte, die mich wirklich finanziell unterstützt. Ich hätte die Wohnung hier schon gar nicht mehr. Ja? Mhm. Das ist. Wie teuer ist deine Wohnung? Wie hoch ist die Miete? 400, also 390. Mhm. Dann muss man schon rechnen. Sehr hoch und keine Komfortwohnung. Also, ja. Erdgeschoss, kein Balkon, nix. Also nur, ja, ganz normal. Das heißt, du hast so einen Gedanke, das Geld, was man jetzt für die Flüchtlinge ausgibt. Wo kommt das plötzlich her? Warum gab es die ganzen Jahre zum Beispiel keine Rentenerhöhung? Ich bin erst seit einem Jahr Rentner. Mhm. Aber es gab ja vorher schon keine Rentenerhöhung, die vielen Jahre. Es musste gespart werden, das Geld ist nicht da. Und was wird denn jetzt? Wieso gibt es denn jetzt so viel Geld da? Mhm. Warum muss ich denn als Deutscher, der so viele Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet hat, so einen Lebensabend haben, dass ich von meiner Tochter unterstützt werden muss. Weißt du? Bei mir war es umgedreht. Meine Mutti hat mich unterstützen können, weil sie eben eine gute Rente dann hatte. Na? Angelika, du rennst bei mir, das weißt du wahrscheinlich auch, offene Türen ein, denn ich weiß, dass es sehr viele Menschen in Deutschland gibt, in Ost und West, die eine ganz, ganz kleine Rente kriegen, Menschen, die sehr, sehr hart und lange gearbeitet haben oder die auch Kinder großgezogen haben, dass genauso eine Arbeit ist. So, und das, bin das, stolz, ganz stolz auf sie selbst. Alles in Ordnung. Und ich finde auch diese prozentualen Erhöhungen völlig daneben. Dann kriegen nämlich die hohe Renten haben, haben wir auch schon drüber gesprochen, hier viel mehr als eben die Kleine kriegen. So, da bin ich völlig deiner Meinung. Aber ich glaube, dass die Geschichte mit den Flüchtlingen, das ist ein ganz anderes Thema. Ich möchte beides haben. Ich möchte, dass die geringen Renten ordentlich angehört werden oder menschenwürdig angehoben werden. Und ich möchte auch, dass unser Land seinen Beitrag dazu leistet, dass Menschen, die um Leib und Leben gekämpft haben oder geflohen sind, dass die auch ordentlich behandelt werden. Beides muss hier doch möglich sein. Ja, okay. Ja. Da wärst du auch für. Und wer im sozialen Netz abgesichert ist, der kann das gut sagen. Mhm. Ja? Mhm. Aber wenn jemand wie ich so leben muss, dann ist mir darum, warum muss das so sein an meinem Lebensende? Mhm. Ja? Also ich kann das wirklich sehr gut verstehen, wenn man so sagt, oder sagen ja Politiker auch gerne, wir leben in einem reichen Land. Ja. Das ist ein Hohn für die Menschen, die wirklich am Existenzminimum existieren. Ja. Und ich glaube, dass die fast alle, die das sagen, wir leben in einem reichen Land, die wissen überhaupt nicht, was das für ein Leben ist. Die haben keine Ahnung, wie das Leben wirklich ist für jemanden, der so unterm Existenzminimum, ja? Und ich bin ja weit runter. Genau. Das liegt ja bei über 900. Die wissen nicht, was es bedeutet, den Euro ständig rumdrehen zu müssen. Kann ich mir das leisten? Kann ich mir das noch leisten? Ich kann meinem Enkelkind nichts schenken. Und die ist immer so und sagt, Oma, ich weiß, du hast nicht so viel Geld. Ist nicht so schlimm. Wenn die sich eine Zeitschrift raussucht, ja? Also, Angelika, da ich ja nun wirklich ganz auf deiner Seite bin, noch einmal, wir dürfen das nicht miteinander in einen Topf werfen. Denn wenn wir das tun, dann haben wir bald eine ganz schlimme Stimmung in Deutschland gegen Flüchtlinge. Und das darf auch nicht passieren. Aber in mir ist die Stimmung leider so, und ich bin sehr sozial immer eingestellt gewesen. Ich habe viele Jahre in der Drogenhilfe mitgearbeitet. Ja. Also ich, mein ganzes Leben, zu mir konnte jeder kommen. Ja. Mhm. Aber gut, weil es mir auch finanziell gut ging, als ich arbeiten ging. Ja. Und aber wenn ich das heute sehe, was da rauskommt am Ende, das kann doch nicht sein. Aber du musst ja im Klaren sein, dass die Flüchtlinge nehmen es dir nicht weg. Wenn dann verteilt die Politik das, was die wirklich haben, einfach falsch. So ist es. Ja. So ist es. Die Flüchtlinge, diese armen Leute nehmen dir nichts weg. Wenn die es nicht bekämen, bekämst du es auch nicht. Weißt du? Da müssen schon andere Regelungen getroffen werden, gerade auch im Bereich der niedrigen Renten. Und das wünsche ich mir wirklich so sehr, dass es da endlich mal ein Aufwachen gibt. Aber das ist eigentlich fast beschämend, wenn man das im Verhältnis sieht. Mhm. Ja. Ich meine, wie gesagt, wenn ich nun wüsste, mein Leben war auch sowieso nicht so toll, aber ich habe ja ein tolles Berufsleben hinter mir. Ja. Und nur weil ich eben die letzten Jahre nun nicht mehr, weil ja die Rentenversicherung nicht mehr eingezahlt wurde durch das Jobcenter, ist ja abgeschafft worden. Mhm. Und dadurch ist die Rente so abgeschmolzen. Mhm. Ich habe ja meine avisierte Rente von 980 Euro gehabt. Mhm. Und da habe ich gedacht, ach ja, kannst du keine Weltreisen machen, aber du kannst leben. Ja, definitiv. Ja? Definitiv. Genau das hätte ich mir gewünscht. 1000 Euro mehr braucht man nicht. Ja, aber mit 700. Ich finde auch, dass eine Mindestrente von 900 bis 1000 Euro eigentlich angebracht sein sollte. Das ist normal, weil das ist dann am Existenz, was man braucht. Ja, das ist, was man mindestens braucht. Liebe Angelika, ich kann dir nicht helfen, das ist dir völlig klar. Aber ich muss das mal loswerden. Du musst es loswerden und du sollst ein Sprachrohr sein. Und dafür habe ich dir jetzt auch sehr gerne hier unsere Sendung angeboten, um das zu äußern. Sicher im Sinne von sehr vielen Menschen, die genauso in deiner Situation sind. Ich bin heute, wie gesagt, wir haben sehr große Flur dankbar, dass die das endlich auch mal so sagen, dass das nicht alles nur so sein kann. Leute, kommt. Ja, okay, das haben wir jetzt gerade besprochen. Ja. Liebe Angelika, danke für deine Meinungsäußerung und trotz allem wünsche ich dir persönlich natürlich nur Gutes und Glück. Oh, mein Herz klappt, aber es war schön. Alles Gute, Angelika. Tschüss, alles ciao. Alles Gute, danke. Tschüss. Jetzt war die Leitung dann nicht so gut. Wir mussten uns ein bisschen anstrengen, ne, sie zu verstehen. Das klang so ein bisschen drosig. Severin, 19, guten Morgen. Ja, hallo, bin ich drauf? Oh, ein Mann. Ich hatte jetzt eine Frau vermutet. Nee, Severin ist ein Männername. Ja, wusste ich nicht. Entschuldige bitte, Severin. Ja, ich bin sehr froh, jetzt bei dir zu sein, Domian. Ja, schön, dass du da bist, freue mich. Sag mir, woher der Name kommt. Von meiner Mutter. Ja, natürlich. Aber aus welchem Land oder welcher Gegend kommt der? Ich weiß ehrlich gesagt, ich habe mich damit nicht viel beschäftigt, also wenn ich ehrlich bin. Hm. Gut, dann ist es okay. Um was geht's? Weswegen hast du angerufen, Severin? Ja, folgendes. Also ich habe jetzt seit 5 Jahren eine Freundin und circa nach dem 3. Jahr Beziehung gehe ich halt schon öfters fremd. Also Treue ist für mich irgendwie nicht mehr so ein Begriff. Mhm. Ist natürlich auch deine jetzt erste lange Beziehung. Ja, klar. Also ich bin jetzt mit ihr zusammen, seitdem ich 14 bin. Ja, also ja. Dementsprechend dann auch. Ist sie auch so alt wie du? Ja, sie ist ein Jahr jünger als ich. Ja. Wie oft gehst du fremd? Ich probiere es ab und zu mal irgendwie zu lassen, aber schon dann öfter. Ich habe jetzt circa mit 6 Frauen schon meistens One-Night-Stands gehabt und ab und an mal auch eine öfter gesehen, aber das dann auch schnell beendet, weil die sind dann meistens auch nicht erfreut zu hören, dass ich eine Freundin habe und alles. Ja. Wie ist denn die Beziehung zu deiner Freundin? Beschreib die mal ein bisschen. Ja, also es ist keine Fernbeziehung. Also wir leben gut eine Stunde Autofahrt voneinander entfernt und es ist eigentlich eine schöne Beziehung. Also ich liebe sie auf jeden Fall auch, aber mich reizt das irgendwie, andere Frauen mitzunehmen. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich da so ein Affe, der dann immer Frauen mitnehmen muss und One-Night-Stands haben muss. Mhm. Ich weiß nicht. Hast du denn noch Spaß am Sex mit deiner Freundin? Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch immer was anderes, mit meiner Freundin Sex zu haben, als mit den anderen Frauen dann. Mhm. Aber trotzdem, also ich habe es probiert irgendwie zu lassen, aber irgendwie mache ich es immer wieder. Hast du ein schlechtes Gewissen? Ja, jetzt seit letzter Zeit irgendwie. Also das war jetzt seit dem letzten Mal, das war vor einer Woche. Wie lange läuft das denn jetzt schon mit der wann war die erste, wie alt warst du, als die erste Fremdgeherei begann? Jetzt bist du 19. Ja, ich war 16,5. Ah ja, so lange schon. Mhm. Geht die Freundin auch fremd? Das weiß ich nicht. Also, kann es nicht sagen. Also, wir sprechen da nicht drüber. Sie weiß ja auch nicht, dass ich fremd gehe. Wenn sie fremd ginge, wie wäre das für dich? Ja, das wäre hard and deep. Ich weiß nicht. Also, was wäre das? Das wäre hart. Mhm. Ich weiß es nicht, wie ich dann reagieren würde, würdest du mir das erzählen, aber irgendwie, ich könnte da nicht sauer sein, weil ich es ja selber mache. Mhm. Weißt du, in der Regel bin ich ja immer derjenige, der auch sagt, dass man ehrlich und treu, wenn man in einer Beziehung ist, sich verhalten soll. Bei dir, über euch, ist das jetzt ein bisschen was anderes insofern, weil ich in gewisser Weise ein Verständnis habe. Du bist mega jung zusammengekommen mit der Frau, mit dem Mädel. Und ja. In 5 Jahre, in dem Alter, jetzt du bist 19, ist eine Ewigkeit. Und dass du natürlich Sehnsucht hast, auch andere Dinge zu erleben und andere Erfahrungen zu machen, finde ich völlig normal. Nur geht das natürlich nicht innerhalb einer Beziehung. Letztendlich ist dann die Frage, will ich diese Beziehung noch? Also meinst du, ich soll jetzt einen Schlussstrich ziehen? Wir reden ja gerade drüber. Wenn der Drang so groß ist, dass du neue Sachen erleben willst, dass du Erfahrungen sammeln willst, dann ist es ein sauberes, moralisches Verhalten, ein ordentliches Verhalten, wenn man sagt, okay, dann geht das eben nicht mehr mit meiner Freundin. Dann muss ich die Beziehung aufkündigen. Und das musst du entscheiden, wie stark das ist. Also, ja, ich sag mal, ich liebe meine Freundin ja schon. Ja, klar, das verstehe ich auch. Und ihr habt viel miteinander jetzt auch erlebt in den 5 Jahren. Auf jeden Fall. Ja, und dass da natürlich eine enge Bindung gewachsen ist, ist vollkommen, vollkommen klar. Auf der anderen Seite aber, ihr seid extrem junge Leute und ihr wollt einfach auch neue Dinge erleben in eurem Leben. Ja, klar. Und das ist jetzt, das muss man jetzt miteinander abwägen und was ist mir wichtiger, wohin will ich gehen? Du sagst, der Sex mit der Freundin ist immer noch gut. Auf jeden Fall. Ist der Sex mit den anderen Frauen noch besser? Ja, das ist schwer zu sagen. Also da ist auf jeden Fall keine Liebe drin. Das ist einfach dann nur irgendwie, um mein Ego zu pushen, sag ich mal. Weil ich das brauche. Irgendwie. Ist es geiler? In gewisser Weise schon. Mhm. Auch das ist ja klar. Du bist ja gewöhnt an deine Freundin und du bist vertraut. Und nach so und so vielen Jahren wird das natürlich ein bisschen weniger. Ist ja auch normal. Ah, also... Ich meine, ich habe immer noch mit meiner Freundin regelmäßigen Sex. Das ist nicht das Ding, aber... Gab es nur eine von den Frauen, wo du auch so ein bisschen verknallt in die warst? Nee, eigentlich nicht. Also immer nur, das war für mich immer ganz klar, dass das einmalige Sachen sind. Mhm. Beichte das doch mal deiner Freundin. Mal sehen, was passiert. Also meinst du, ich soll ihr alles sagen, Karten auf den Tisch legen? Ja. Ich glaube schon, weil dann bekommt das Ganze eine Dynamik. Vielleicht sagt sie auch, dass sie vielleicht auch irgendwie Interesse hat an anderen Sachen. Vielleicht ist sie völlig empört und stellt die Beziehung in Frage. Aber du bist wenigstens ehrlich und auf dieser Ehrlichkeit kannst du aufbauen, was Neues zu machen. Wie immer das Neue aussieht, entweder mit deiner Freundin oder mit eben ohne deine Freundin. So bist du ja der Arsch, der fremd geht. Ja, das stimmt. Aber dann bin ich ja noch ein viel größerer Arsch, weil du vorhin gegangen bist, meinst du? Okay, aber du beichtest es zumindest und hast so viel Rückgrat und sagst, pass auf, ich muss dir erstmal was sagen. Es ist so, ich habe die Sehnsucht danach. Lass uns gemeinsam reden, wie wir damit umgehen. Ja, ich meine, das klingt jetzt vielleicht doof, aber ich will dir auch nicht in dem Moment dann so groß verletzen, wenn ich ihr das sage. Aber ja, aber so ist das Leben. Du verletzt sie auch, indem du es nicht sagst. Ja, das stimmt. Und stell dir mal vor, das ist das alte Argument immer, das Leben spielt manchmal völlig verrückt. Stell dir mal vor, irgendjemand anders steckt ihr das. Ja, klar. Das ist ganz übel. Das stimmt. Ich würde so machen an deiner Stelle. Das ist jetzt, da gibt's keine goldene Regel, keine goldene Lösung. Das ist alles ist schwierig. Die Situation, in der du steckst, ist schwierig. Das ist so. Da musst du jetzt durch. Ja, mach es nicht mit Lüge. Ich probiere das irgendwie zu beichten. Ja, lass es mal sacken, das Gespräch, und dann musst du es ja eh für dich entscheiden, wie du dich verhältst. Ja, das mache ich. Mein lieber Severin. Darf ich noch einen Gruß raussenden? Du weißt, dass ich das nicht gerne habe. Okay, dann lasse ich das. Das finde ich sehr nett von dir, dass du es sofort respektierst. Nee, ist okay, das kann ich verstehen. Aber danke dir, Domian. Ich danke dir auch und wünsche dir alles Gute und viel Glück, mein Lieber. Danke, danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist Rupert 40. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Rupert. Hallo, Domian. Um was geht's? Ich hatte vor knapp einem Jahr schon mal angerufen. Mhm. Und wollte mich über kontrolliertes Trinken informieren. Du warst damals sehr skeptisch. Mhm. Ich habe einen riesen Mist gebaut. Ich habe aufgrund von Alkoholismus, oder wie auch immer, meine Freundin eine Backpfeife gegeben. Danach hat sich getrennt. Ich wollte ganz ehrlich sein. Und ich wollte mit dir darüber sprechen, wie du dazu stehst, zu dem kontrollierten Alkoholismus. Also wir klären erstmal die Fakten. Du bist Alkoholiker. Das entscheidet man ja meistens selbst, aber ich für mich entscheide, ja, ich bin es. Wie lange trinkst du denn schon? Ach, eigentlich seitdem ich denken kann. Ich bin Fußballspieler, Alkohol gehörte immer mit zum Leben. Von daher weiß ich gar nicht, wann ich Alkoholiker wurde. Ich denke mal so seit... Also als es ein körperliches Problem wurde, denke ich so seit 10 Jahren. Mhm. Du sagst, da wurde es ein körperliches Problem. Was heißt das? Das heißt, dass der Blutdruck nach oben steigt. der Puls geht hoch. Wann geht er hoch? Und man empfindet innere Unruhe. Ja, permanent. Ja, permanent, wenn man nicht trinkt. Wenn man nicht trinkt, ja. Genau. Und das heißt, wenn du wieder trinkst, dann beruhigt sich das Ganze. Ja. Betrinkst du dich oft, dass du richtig, richtig besoffen bist, oder bist du Pegeltrinker? Ich trinke ungefähr 300 Milligramm, 300 Gramm Alkohol am Tag. Das sagt mir jetzt gar nicht so viel. 10 bis 15 Flaschen Bier. Oh, 10 bis 15 Flaschen Bier pro Tag. Pro Tag, ja. Dann bist du natürlich volle Kante Alkoholiker. Ja, und es ist noch wenig im Vergleich zu anderen. Gut, das muss ich leider so sagen. Das mag ja sein, aber wir reden jetzt über dich. Mhm. So, und das geht jetzt schon so lange. Jeden Tag haust du dir diese Menge rein. Ja, und warum ich heute bei dir auch anrufe, ist Folgendes. Ich war heute in einer Entzugsklinik und wurde dort abgelehnt. Heute? Was mir sehr zu schaffen gemacht hat. Ich habe am Samstag einen Termin vereinbart, habe gestern noch angerufen, dass ich vorbeikommen soll. Mhm. Und musste heute wieder nach Hause fahren, weil kein Bett mehr frei ist. Es gab keinen weiteren Grund, nur weil kein Bett frei ist? Genau. Ach so, okay. Und das ist in Deutschland eine Riesenkatastrophe. Ich glaube, ich komme hier aus der Ecke Köln. Mhm. Ich denke, das ist ein Riesenproblem. Denke ich auch. Ich will das jetzt nicht abwürgen, aber ich möchte gerne noch zu deinem Punkt kommen, weil die Zeit uns ein bisschen wegrennt. Was meinst du jetzt mit kontrolliertem Trinken? Damit meine ich, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, kontrolliertes Trinken, das heißt, ein Alkoholiker muss eigentlich gar nicht mit dem Trinken aufhören. Österreichische Psychologin hat das mal wunderbar auf den Punkt gebracht mit der sogenannten Tröpfchentherapie. Das heißt, langsam runtertrinken ist eventuell sanfter für den Körper, als sich diese wilden Medikamente reinzuhauen. Und es ist so, dass man ja durchaus, wenn man mehrere Entgiftungen macht. Lass mich fragen, langsam runtertrinken, aber mit dem Ziel, irgendwann nicht mehr zu trinken? Genau. Und ich kann das medizinisch natürlich überhaupt nicht beurteilen. Die Frage ist, funktioniert das? Ich denke, es würde funktionieren. Warum hast du so nicht versucht? Psychologische Hilfe hätte. Wenn man allerdings im Stich gelassen wird und alleine zu Hause hockt, wird es nicht funktionieren. Ich bin so ein bisschen skeptisch, ob das ein Weg ist. Ich muss mich da mal ein bisschen schlau machen. Hast du denn zumindest mal den Versuch unternommen, das zu machen? Schon öfters. Und es hat auch öfters geklappt. Allerdings darf ich da nicht alleine sein. Ich brauche ein bisschen Zuwendung, ein bisschen Verständnis, Liebe, wie man das auch immer beschreiben will. Aber wenn man ganz alleine zu Hause sitzt, funktioniert es eigentlich nicht. Ich bin ja eher, was diese Suchtbekämpfung anbelangt, der Befürworter der brachialen Methoden. Aber wenn es da schon Versuche gibt und Studien und dergleichen, kann man sich natürlich auch mit so einem Modell beschäftigen. Aber offensichtlich wird das Modell nicht angeboten in Deutschland und du stehst da alleine mit dem Wunsch, das zu machen. So sieht es in etwa aus. Und ich würde dich bitten, dich da zu informieren. Mache ich gerne. Eine österreichische Ärztin. Weißt du den Namen der Ärztin? Klinik. Den weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, das kriegen wir raus. Schrieb von der sanften Entgiftung, mhm. Weil das Problem ist, wenn man öfters entgiftet hat, dass die Nervenzellen wohl so sehr hypersensibilisiert werden, dass es eigentlich nur noch schlimmer wird. Verstehe. Oder erahne, was du meinst. Rupert, jetzt ist die Sendung gleich vorbei. Du hörst die Musik im Hintergrund. Nun hast du heute einen üblen Tag. Du wolltest in die Klinik zum Entzug und bist nicht angenommen worden. rufst jetzt bei uns an. Deshalb biete ich dir auf jeden Fall an, dass wir dich gleich nochmal zurückrufen. Vielleicht können wir dir ein bisschen helfen noch, okay? Wunderbar. Sehr gerne. Und ich, du legst auf, du musst jetzt auflegen, sonst muss ich dich rausschmeißen. Wir melden uns gleich wieder. Okay, tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik, Uwe van Betterei. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ins Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Macht's gut. Bis morgen.